B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Ich bin aus Berlin. Ja, ich spreche Deutsch. Ich bin aus Berlin. Und welche Sprachen sprechen Sie noch? Und welche Sprachen sprechen Sie noch? Türkisch und Englisch. Und woher kommen Sie? Türkisch und Englisch. Und woher kommen Sie? Aus der Schweiz. Bei uns spricht man Französisch, Italienisch, Deutsch und Rätoromanisch. Aus der Schweiz. Bei uns spricht man Französisch, Italienisch, Deutsch und Rätoromanisch. Wie bitte? Rätor... was? Wie bitte? Reto, was? Rätoromanisch. Das ist ein bisschen wie Latein. Rätoromanisch. Das ist ein bisschen wie Latein.